August 1914. Kaiser Wilhelm II. Ruft zum Krieg. Es wird der Erste Weltkrieg werden. Ein Krieg ganz neuer Dimension. Der Einsatz von Technik spielt die entscheidende Rolle. Auch der Einsatz der neuen Funktechnik. Als Informationsverbindung mit Marine, Luftwaffe und Heer. Das Militär hat in Deutschland den Funkbetrieb allein an sich gerissen. Funk ist Kriegssache.